Ein Lied, das macht den Tag es schön, drum stimmt mit ein und singet. Wie herrlich und wie wunderschön, wenn ein Lied erklinget. Wir singen mit Freuden ein Lied und stehen auf der Bühne, wenn wir singen mit schäumender Lust. Nun ist Lied euch aus voller Brust. Wir singen hier nach Sängerart, wie schön es klingt aus der Kehle, und kommen dabei voll in Fahrt und öffnen die Seele. Wir singen mit Freuden ein Lied und stehen auf der Bühne, wenn wir singen mit schäumender Lust. Nun ist Lied euch aus voller Brust. Wer je ein Lied mit angestimmt, wird wieder darauf dringen. Ein gutes Lied ist niemals schlecht, drum wollen wir singen. Wir singen mit Freuden ein Lied und stehen auf der Bühne, wenn wir singen mit schäumender Lust. Nun ist Lied euch aus voller Brust.